schwarzen Augen hier dir verwinken, alles gefallen und Städte sinken. Hier schwarzen Augen hier dir verwinken, alles gefallen und Städte sinken. Wie soll ich dir in solchem Strauß ein Herz von Karten das Schatten aus? Wie soll ich dir in solchem Strauß